bist du auf Erden gar oft allein und will dein Herz auch traurig sein, dann blick nach oben zum Himmelszelt. Dort ist die Heimat, die bessere Welt. Denk an die Heimat, die schöne Heimat, die Heimat oben im Himmelslicht. Lass all dein Klagen und all dein Sorgen, denk an die Heimat, vergiss sie nicht. Und will dir sinken im Kampf der Mut und fehlt im Herzen des Feuers Blut, der Blick nach oben erquickt das Herz, lenkt die Gedanken doch himmelwärts. Denk an die Heimat, die schöne Heimat, die Heimat droben im Himmelslicht. Lass all dein Klagen und all dein Sorgen, denk an die Heimat, vergiss sie nicht. Und nicht mehr lange, dann geht es heim, wir werden Jesus sein. Dort sind nicht Sorgen, nicht Leid und Pein. Ja, diese Heimat, sie wartet dann. Denk an die Heimat, die schöne Heimat, die Heimat droben im Himmelslicht. Lass all dein Klagen und all dein Sorgen, denk an die Heimat, vergiss sie nicht.